Урок 12. Упражнение 1. Страница 208. Die Besatzung. Die Besatzungen. Die Brigadeleiterin. Die Brigadeleiterinnen. Die Ehefrau. Die Ehefrauen. Der Ehemann. Die Ehemänner. Die Eheleute. Der Flug. Die Flüge, der Fluggast, die Fluggäste, das Flugzeug, die Flugzeuge, die Lufthansa, der Kapitän, die Kapitäne, das Land, die Länder, die Sprachkenntnis, die Sprachkenntnisse, die Stadt, die Städte, die Stewardess, die Stewardessen, die Stimme, die Stimmen, der Wettbewerb, die Wettbewerbe, begrüßen, bewundern, fliegen, kennenlernen, starten, unterhalten, sich unterhalten, vorbereiten, sich vorbereiten, zeigen, freundlich, herzlich, hilfsbereit, hübsch, mancher, manche, manches, manche, meist, möglich, nur, romantisch, wohl, zu Besuch kommen, zu Besuch gehen, an Bord der Maschine. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die übrige Besatzung. Auf dem Wettbewerb.